Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Hoaxilla. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer besonders blutriefenden Folge von Hoaxilla. Wir, das sind wie immer ich, Alexa, und mein Mann Alexander. Hallo zusammen. Und da wir sehr positive Rückmeldungen darauf bekommen haben, dass Alexa in Folge 11 euch begrüßt hat und ich zumindest zurückgemeldet bekommen habe, dass es doch viel netter ist, wenn eine Frau die Begrüßung macht, die ja noch so eine angenehme Stimme hat, machen wir das jetzt bald mal öfter, dass Alexa die Begrüßungsworte spricht und uns beide vorstellt, obwohl die meisten uns ja schon kennen und wissen, dass wir Alexa und Alexander sind. Vielen Dank an dieser Stelle für die Rückmeldungen der letzten Tage oder der letzten Woche zu unseren Folgen. Es ist immer schön, dass immer wieder neue Leute zur Hoaxilla-Familie dazustoßen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Seepferdchen-Problem im Forum zu bearbeiten. Mein Quantencomputer im Keller rechnet noch. Das könnt ihr euch dann mal im Forum durchlesen, um was es da genau geht. Und ich möchte an dieser Stelle mich auf eine E-Mail ganz besonders beziehen, die wir bekommen haben in den letzten Tagen. Nämlich eine E-Mail von Christoph, der uns anspricht darauf, dass er im Rahmen der vielen Dokumentationen, die es ja zum Thema 11. September jetzt innerhalb der letzten Tage gegeben hat, zumindest eine Dokumentation gesehen hat, die dann doch nochmal den Fokus sehr darauf gelegt hat, ob denn nicht doch die Amerikaner letztendlich den 11. September inszeniert haben, um am Ground Zero, wie es dann heute heißt, neue Bauwerke errichten zu können und die Stadt anders entwickeln zu können. Christoph, wir können in dieser Folge dir das jetzt nicht ausführlich beantworten. Du hast mehrere Punkte in deiner E-Mail zitiert, die in der Fernsehdokumentation genannt worden sind. Das kann man alles entkräften, das ist in der Tat Blödsinn. Alex und ich haben ganz bewusst am 11. September keine Sendung zum 11. September gemacht. Da haben wir drüber nachgedacht und haben gesagt, das kommt so viel 11. September. Aber wir können dir versprechen, genau, wir machen das antizyklisch. Wir können dir aber versprechen, Christoph, dass wir innerhalb der nächsten vier Wochen eine Sendung zum 11. September machen, aufbauend auf unsere Folge Verschwörungstheorien. Und dann werden wir uns dann mal ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen, was so alles an Argumenten ins Feld geführt wird dafür, dass die Amerikaner letztendlich das Attentat sozusagen selber verursacht haben. Trotz allem vielen Dank, weil du auch gesagt hast, dass du unseren Podcast gerne hörst und uns da so eine Frage geschickt hast. Da nochmal die Aufforderung an euch alle, wenn ihr was im Fernsehen seht, was ihr interessant findet, sprecht uns an. Und dann forschen wir gerne nach und recherchieren gerne nach. Wir haben natürlich für uns einen internen Plan und können da nicht immer alles sofort machen. Aber wir sind immer froh, wenn wir Input von außen bekommen und forschen gerne für euch. Wir kommen darauf zurück. Genau, und forschen gerne für euch. Ja, das Thema der Sendung, Alexa hatte schon mit Bluttriefend übertitelt, ist heute Jack the Ripper. Hatte ich da auf einmal massig Lust, so mich mal mit dieser Thematik zu beschäftigen. Du bist schuld. Genau, mit dem Mythos Jack the Ripper. Und bevor wir jetzt aber einsteigen, müssen wir natürlich wie immer eine Story der Woche machen. Und Alexa, da haben wir, glaube ich, jetzt eine sehr schöne Story der Woche gefunden, die schon mal so in das leicht blutrünstige einleitet. Ja, echt hart. Fällt mir schwer, aber ich muss sie ja erzählen. Ja, ich habe ja auch schon mal eine erzählt, aber die Leute hören lieber dich reden, das ist nun mal so. Ja. Und trotz allem rede ich mal ganz viel. Aber egal, kommen wir jetzt erstmal zur Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, vor einiger Zeit wurde uns folgende schreckliche Geschichte zugetragen. Und zwar geht es in dieser Geschichte um einen Mann, der in seinem Heizungskeller Reparaturen durchführen möchte und sich dabei innerhalb eines Boilers so stark verklemmt im Heizgestänge, dass er sich dabei schlimm verletzt und auch festhängt und nicht mehr sich von der Stelle bewegen kann und selber entkommen kann. Nach einigen Stunden Gefangenschaft beginnt er die Verwesung seines eigenen Fleisches zu riechen und weiß natürlich, dass die Infektion immer weiter fortschreiten wird, wenn keine Hilfe kommt. Und wenn er keine medizinische Hilfe bekommen kann, ihn diese Wunde töten kann. Er stellt sich dann die Frage, wie er sich selber retten kann und kommt zu dem einzigen möglichen Schluss, nämlich sich selber den Arm abzuschneiden. Es gelingt ihm dann, an ein Sägeblatt zu kommen und er beginnt dann nach einigen Stunden des Mutfassens damit, sich selber den Arm durchzusägen. Und letzten Endes ist auch genau diese Selbstamputation das, was ihn schließlich gerettet hat, weil nachdem er dann befreit worden ist, die Infektion eben nicht über auf den Körper übergreifen konnte, sondern er zwar den Arm verliert, aber dennoch nicht sein Leben. Das heißt, er hat sich im Keller eingeklemmt, war alleine und keiner hat ihn gefunden und dann hat er sich selber den Arm abgesägt. Ja, das fängt ja schon mal ganz gut blutrünstig und gruselig an. Wir erzählen euch mal nachher, ob das eine wahre Geschichte ist oder ob wir uns das dann doch ausgedacht haben, dass sich jemand selber seinen Arm absägt. Ja, kommen wir jetzt dann zum Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Jack the Ripper ist unser Thema der Woche. Eine ja sehr schillernde Persönlichkeit der Historie. Und als wir letzte Woche überlegt haben, was wir dann diese Woche als Sendung machen, ritt mich plötzlich der Teufel. Und ich habe gesagt, wir lassen uns auch unbedingt mal eine Sendung über Jack the Ripper machen. Und diesem Mythos, der sich um ihn herum gebildet hat, mal auf den Grund gehen. Wer auf unserer Facebook-Seite war, ihr erinnert euch, hatte ich in der letzten Folge schon erklärt, dass auf Facebook dann immer angekündigt wird, was das Thema der nächsten Woche ist, wird gesehen haben, dass ich dort so ein bisschen kodiert von den Whitechapel Murders gesprochen habe. Da muss ich allerdings sagen, das ist ein bisschen unpräzise gewesen, absichtlich allerdings unpräzise, weil die Whitechapel Murders nicht nur die Morde von Jack the Ripper waren, sondern grundsätzlich eine Reihe von ungefähr 11 bis 15 Morden, so schätzt man, die in dem Viertel Whitechapel, was sich im East End von London befindet, passiert sind. Wie viele Morde tatsächlich von den Whitechapel Murders auf das Konto von Jack the Ripper gehen, werden wir nachher behandeln. Ich wollte das ein bisschen präzisieren, weil eigentlich die Ripper-Morde nicht unter dem Namen Whitechapel Murders firmieren. Und wir sind ja, Alexa und ich, das haben wir auch schon gesagt, im Urlaub in England gewesen und waren auch in London. Und wir sind tatsächlich dann auch einmal durchs East End dann durchgefahren. Mhm. Und auch da kam schon mal damals die Idee auf, doch mal eine Folge über Jack the Ripper zu machen. Und deswegen werden wir das jetzt tun. Und Alexa, um die Besonderheit von Jack the Ripper einordnen zu können, denn es gibt ja sehr, sehr viele Serienmörder letztendlich leider weltweit, die inzwischen auch gefasst worden sind. Musst du vielleicht mal so ein bisschen auch erzählen, was das Besondere an Jack the Ripper war? Denn gut, man hat ihn nicht gefasst, aber ich glaube, das alleine reicht ja nicht aus, um ihn quasi... Das macht einen Teil der ganzen Faszination aus. Genau, so lange im Bewusstsein zu halten. Aber da ist noch vielschichtiger auf jeden Fall. Genau, Alexa, dann mach du doch mal so ein bisschen... Erklär uns doch mal einfach, warum wir heute, 130 Jahre, sage ich jetzt mal grob, nach den Morden immer noch über Jack the Ripper reden, obwohl man ihn nie gefasst hat und was ist das Besondere daran? Ja, wenn wir heute an Jack the Ripper denken, dann sehen wir einen... Herren mittleren Alters mit einem Zylinder, einem schwarzen Anzug, vielleicht auch einem Cape, der unter Umständen eine schwarze Tasche bei sich trägt, in der er die Messer hat, mit denen er die armen gefallenen Frauen in Whitechapel aufschlitzt und auf grauenvolle Weise verstümmelt. Jack the Ripper ist mutiert zu einer Art Monster und fast schon fiktiver Gestalt, die durch Romane, Filme, Serien, was auch immer geistert. Das ist ein Bild, das vornehmlich geprägt worden ist in den 1960ern. Zu diesem Zeitpunkt ist der Jack the Ripper, der wahrscheinlich gar nichts mehr mit der damaligen Realität zu tun hat, geworden zu einem Symbol einer Aristokratie, die in die Armenviertel geht und die Armen bis aufs Blut wortwörtlich ausnimmt und ausschlachtet. Mhm. Lass uns noch ein bisschen in die Tiefe gehen und lass uns betrachten, warum wir heute noch über ihn reden. Also ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, den wir in unserer Recherche auch herausgefunden haben und der auf den immer wieder verwiesen wurde, ist, dass quasi Jack the Ripper eines der ersten Medienhype-Figuren war, die es überhaupt gab. Also so ein Medienhype ist quasi mit Jack the Ripper ja entstanden. Vielleicht Es hat auch schon vor Jack the Ripper Serienkiller gegeben, aber er war der Erste, der in den Medien der damaligen Zeit, und das waren vor allen Dingen eben die Tageszeitungen, die Zeitungen an sich, eine so große Rolle gespielt hat. Und die Medien hatten einen nicht unerheblichen Anteil, erstens am Bild, das von ihm geschaffen worden ist, zweitens darauf sich auswirkend auch von den Verdächtigen in den Fällen. Und drittens eben haben die Medien auch dafür gesorgt, dass der Fall so lange so blühend in der Fantasie der Menschen nachgewirkt hat. Genau, und der Umstand, dass offensichtlich in London eine Veränderung der Steuergesetze dazu geführt haben, dass Zeitschriften oder Tageszeitungen sehr, sehr günstig angeboten werden konnte, war natürlich auch sehr zuträglich. Es gab zu dieser Zeit sehr, sehr viele Tageszeitungen in London, sehr viele Zeitungsverkäufer, die durch die Straßen liefen, und die wollten natürlich alle ihre Zeitungen verkaufen. Und dieser Mörder, der die Prostituierten umgebracht hat, eignete sich natürlich hervorragend dazu, auch die Auflage zu steigern. Und das war eben neu, das ist gerade das Entscheidende. Also dass es viele Zeitungen gab und alle schrieben sie, und jede Geschichte in jeder Zeitung war blutrünstiger als die davor. Und das war so ein Hype, der, glaube ich, fast so im kollektiven Gedächtnis oder Bewusstsein, zumindest der Engländer, und dann dadurch aber dann auch letztendlich der Welt geblieben ist. Denn nachdem also in England so viele Zeitschriften veröffentlicht wurden zum Thema, ist das natürlich dann von England auch in die Welt hinübergeschwappt, und auch andere Zeitungen weltweit haben dann über die Morde von Jack the Ripper natürlich berichtet. Wir können jetzt zum Schluss der Sendung nochmal auf die Medienwirkung des Jack the Ripper zurückkommen. Und vielleicht ganz kurz einmal umreißen, welche Morde man ihm wahrscheinlich am ehesten zuschreiben kann und wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Genau, an der Stelle vielleicht mal so ein bisschen Günther Jauch-mäßig die Frage: Was meint ihr denn da draußen? Wir machen gleich mal eine kleine Pause. Wie viele Morde im Prinzip nach der gängigsten Lehrmeinung sozusagen, wo sich die meisten Experten einig sind, auf Kosten von Jack the Ripper gehen? Wir machen mal kurz mal eine Pause, geht mal in euch und überlegt mal. Und dann ist man relativ überrascht vielleicht, wenn wir sagen, dass es sich tatsächlich wahrscheinlich um 5 Morde dreht. 5 Morde sind 5 Morde zu viel, aber ich hatte im ersten Moment auch gedacht, dass Jack the Ripper mehr Frauen umgebracht hat als 5. Ja, also die Zahlen, die man in den gängigen Literatur findet, reichen im Prinzip von 4 bis 18, glaube ich. Genau. Und man spricht also insbesondere im Englischen, da müsst ihr uns das ein bisschen nachsehen, die beste und am besten recherchierte Literatur oder auch Internetseiten zum Thema findet man in Englisch, weil natürlich die Engländer selber sehr an dem Thema auch interessiert sind. Und da spricht man in der Regel von den Canonical 5. Also den 5 Morden, die dem Kanon, so müsste man es dann übersetzen, von Jack the Ripper entsprechen. Und wir können ja vielleicht mal ganz kurz die Canonical 5 mal kurz schildern und können dann auch schon mal vielleicht für uns auch eine Einschränkung machen. Ich tendiere sogar selber fast dazu zu sagen, dass es nur 4 Morde waren. Alexa, vielleicht fängst du mal mit dem ersten Opfer an, wenn du das machen möchtest. Also das erste Opfer, was man wirklich mit Fug und Recht und unter Umständen Jack the Ripper zuschreiben kann, ist Mary Ann Nichols. Sie wurde am Freitag, den 31. August 1888 in der Bucks Row in Whitechapel ermordet. Genau. Und das Besondere an dem Mord war also, dass sie ihre Kehle war durch 2 tiefe Schnitte fast bis auf den Knochen geöffnet. Und der untere Teil ihres Abdomens war aufgerissen durch eine lange Wunde, und es waren noch verschiedene andere Einschnitte in den im Bauch oder im Unterleib sozusagen zu finden. Das Besondere übrigens bei allen Morden, die der Ripper begangen haben soll, ist die Tatsache, dass die Frauen in der Regel nicht durch das Trennen der Ader im Hals, der Hauptschlagader, gestorben sind, sondern in der Regel sind sie offensichtlich erdrosselt oder stranguliert worden, also erwürgt worden. Der Ripper hat sie dann auf den Boden gelegt und ihnen dann die Kehle durchgeschnitten. Also ganz interessant in dem Zusammenhang, es ist noch gar nicht so lange her, dass man diesen Modus operandi tatsächlich in der Fülle enthüllt hat, wie er jetzt in der gängigen Lehrmeinung existiert. Nämlich auch diese Tatsache, dass er die Opfer erwürgt hat. Mhm. Dann hat er sie zu Boden gleiten lassen und nicht etwa abrupt fallen lassen oder hingeworfen, denn man hat zum Beispiel an den Köpfen keine Wunden oder keine blauen Flecken ähnliches gefunden. Also es spricht einiges dafür, dass diese Morde wirklich sehr systematisch und sehr kühl überlegt vonstatten gegangen sind. Genau, und durch die hygienischen Umstände im Londoner East End in Whitechapel war es übrigens auch bedingt, dass sie, es waren ja Prostituierte, dass Jack the Ripper offensichtlich keinen Geschlechtsverkehr mit ihnen am Boden hatte. Das war für die damalige Zeit überhaupt nicht üblich. Und die Frauen haben eher also dann ja sich sozusagen mit dem Rücken zu ihren Freiern gewandt und sich dann nach vorne gebeugt. Das war eigentlich so die gängige Praxis der Prostitution in London zu der Zeit. Und also auch insofern, da sie alle liegend vorgefunden worden sind, hat der Ripper also sich da offensichtlich Mühe gegeben, wie Alexa schon sagte, sie langsam zu Boden gleiten zu lassen. Und was auch bei fast allen Morden der Fall übrigens war, war, dass er die Beine angestellt hat bei den Leichen, also quasi wie eine Frau, die gebiert, abgesehen vom letzten Mord dann letztendlich, aber da kommen wir gleich zu. Kommen wir vielleicht zum zweiten Opfer, das war Annie Chapman. Annie Chapman ist am 8. September 1888 ermordet worden und auch bei ihr wurde die Kehle durchschnitten und der Unterbauch war auch geöffnet worden und was dann eben auch zu einem der Gerüchte geführt hat, war nämlich die Tatsache, dass ihr Uterus entfernt worden war. Und da ist es offensichtlich so, dass da die ersten Gerüchte dann aufkamen, dass Jack the Ripper also entweder eine medizinische Vorbildung gehabt haben soll oder aber unter Umständen als Metzger gearbeitet hat. Und das ist aber auch sehr umstritten, weil die einen sagen, das kann man nur, wenn man eine Ahnung von Anatomie hat. Die anderen sagen, naja gut, also der hat offensichtlich so mit dem Messer rumgehackt, da muss man nicht unbedingt Ahnung von Anatomie gehabt haben. Alexa, vielleicht du dann die nächsten beiden Opfer. Ja, genau, denn jetzt kommt eine Besonderheit. Am 30. September 1888 kam es zum inzwischen berühmt-berüchtigten Double Event. Es wurden in einer Nacht nämlich zwei Frauen umgebracht. Die eine war Elizabeth Stride, die in dieser Nacht sterben musste. Ihr wurde, man kann sagen, nur in Anführungsstrichen die Kehle durchgeschnitten. Wenig später wurde allerdings auch Catherine Eddowes getötet und sie auf sehr viel grausamere Art und Weise, denn sie wurde eben neben der durchschnittenen Kehle wiederum aufgeschlitzt und es wurden ihre Organe entnommen, zum Beispiel die linke Niere. Und es hat dann Gerüchte gegeben nach diesen beiden Fällen in einer Nacht, dass der Mörder gestört worden ist beim ersten Opfer und dann seine schreckliche Tat im Prinzip erst bei Catherine Eddowes wirklich ausführen konnte. Genau. Die Tatsache, dass bei Elizabeth Stride eben nur die Kehle, nur in Anführungsstriche, also versteht uns da bitte richtig, die Kehle durchtrennt worden ist, lässt entweder den Verdacht zu, dass der Ripper gestört worden ist bei dem Ausführen seiner Tat oder aber, dass es vielleicht nicht Jack the Ripper war. Also bei Elizabeth Stride, weil da der Modus operandi auch ein anderer war letztendlich und das ist so eine Sache, wo ich sage, da könnte es auch kippeln, da könnte auch ein Nachahmer unter Umständen unterwegs gewesen sein, werden wir heute nicht mehr aufklären können. Aber eher für mich so eine Wackelkandidatin, ob sie wirklich ein Opfer des Rippers war. Vielleicht an der Stelle so ein Einschub und eine ganz spannende Tatsache. Bis zu diesem Zeitpunkt hat übrigens niemand in London von Jack the Ripper gesprochen. Ja. Es gab verschiedene Verdächtige. Man hat dann spätestens nach diesem Double Event davon gesprochen, dass es tatsächlich ein Täter sein muss, ein Serienkiller sein muss, aber man hatte einen Mann namens Leather Apron, also Lederschürze, in Verdacht, die Morde begangen zu haben. Das sollte eben so eine Art Verbrecherkönig gewesen sein, der die Prostituierten erpresst hat, der durch Schlägereien und solche Dinge aufgefallen ist, aber das war auch sozusagen so ein Synonym wie, was weiß ich, Scarface oder so. Also keiner wusste, wer es ist, aber die Polizei hat immer nach Leather Apron verhandelt. Und Jack the Ripper, dieser Name, der ja bis heute bei jedem auch eine gewisse Assoziation weckt, war noch gar nicht da als Name. Und tatsächlich war es dann so, dass nach diesem Double Event ein Brief bei der Central News Agency eingegangen ist, der heute ja unter dem Titel Dear Boss Brief, Dear Boss Letter firmiert, also lieber Chef oder lieber Boss. Ich weiß nicht, Alexa, ob wir jetzt, was meinst du, sollen wir erst diesen Dear Boss Letter kurz mal ein bisschen weiter zitieren oder sollen wir dann noch das letzte Opfer erst schildern? Was meinst du? Ich würde sagen, zu den Briefen kommen wir nachher nochmal gesammelt. Also ganz kurz, an der Stelle übrigens, also der Dear Boss Letter war der Brief, der dann mit Jack the Ripper unterschrieben worden ist. Also das nochmal als Besonderheit. Also erst nach diesen Morden an Elizabeth Stride und Catherine Eddowes war es so, dass überhaupt der Name Jack the Ripper aufgetaucht ist, weil also offensichtlich eine Person, die mit einen Brief geschrieben hat und diese mit Jack the Ripper unterschrieben hat. Und da war der Name erst da. Dann kommen wir also zum letzten Opfer des Rippers und das war Mary Jane Kelly. Das Besondere an Mary Jane Kelly war, dass sie als einzige der Opfer in einem Haus umgebracht worden ist, nämlich in 13th Miller's Court, in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer, was sie bewohnt hat dort, und zwar am 9. November 1888. Ein furchtbar grausamer Mord. Was wir vielleicht noch vergessen haben zu erwähnen, Alexa, ist, dass auch bei Catherine Eddowes, weil sich das gleich noch weiter steigert, oder bei Catherine Eddowes das Gesicht auch schon erste Verstümmelungen aufwiesen. Er hat, also Catherine Eddowes, die Nasenspitze abgetrennt und hat tiefe Schnitte im Gesicht, Ohrs, auch, Stück des Ohrs entfernt und auch Schnitte im Gesicht angefertigt. Also da war schon eine schlimmere Verstümmelung zu sehen und bei Kelly war es tatsächlich dann so, bei Mary Jane Kelly, dass der Ripper sich dort offensichtlich ganz furchtbar ausgelebt hat. Er hat ihr die Kehle bis ans Rückenmark quasi, bis an die Wirbelsäule aufgetrennt. Das Gesicht war quasi nicht mehr vorhanden, völlig verstümmelt. Der Bauch, dir haben alle Organe gefehlt, es wurden alle Organe aus der Bauchhöhle entfernt, das Herz teilweise um den Körper herum drapiert, unter die Schultern gesteckt, genau, das Herz hat gefehlt, war nicht mehr vorhanden und neuere Bilder, es gibt also da auch das erste offizielle Polizeifoto von einem Hinweis, nichts für schwache Nerven. Ja, das sollte man sich nicht angucken, wir stellen es nicht ins Forum, sondern das kann man sich wenden. Wir stellen nochmal einen Artikel online, da kann man dann draufklicken und dann ganz bewusst dieses Bild angucken, wenn man es möchte. Dass er dort offensichtlich nicht nur mit einem Messer, sondern auch scheinbar mit einem Beil gearbeitet hat, denn zumindest ein Oberschenkel von Mary Kelly weist eine derartig tiefe Wunde, die bis auf den Knochen ging, auf, dass man vermutet, dass diese Wunde mit einem Beil der Frau zugefügt worden ist. Das sind die 5 Morde, die Canonical 5, die man Jack the Ripper sozusagen anrechnet. Später sind zwar auch Frauen umgebracht worden, allerdings wichen diese Morde immer deutlich von letztendlich dem Modus operandi, dem MO von Jack the Ripper ab. Und so dass man vermutet, dass tatsächlich nur in Anführungsstrichen 5 Frauen das Opfer von Jack the Ripper waren. Jetzt müssen wir so ein bisschen von den blutigen Szenen wieder wegkommen und ich hatte ja eben schon mal den Dear Boss Letter erwähnt. Also das erste Besondere natürlich daran ist, dass die Morde aufgehört haben. Das ist eine ganz große Besonderheit, denn normalerweise mordet ein Serienkiller immer weiter. Das ist eigentlich so und es ist schon interessant, dass diese Mordserie offensichtlich gestoppt ist. Und da gibt es halt verschiedene Theorien natürlich drüber, woran das liegen mag. Die eine ist, dass Jack the Ripper England verlassen hat, dass er unter Umständen verstorben ist oder dass er wegen eines anderen Deliktes, was er vielleicht begangen hat, von der Polizei verhaftet worden ist, unwissend, dass sie Jack the Ripper haben und ja im Gefängnis gelandet ist und deshalb keine weiteren Morde begehen. Also was ich ganz interessant finde bis hierhin, wenn man sich das mal so überlegt, dass die Steigerung der Grausamkeiten bis hin zum Mord an Mary Jane Kelly also derart zugenommen hat, dass wenn man sich dieses Bild vor Augen ruft und diesen wirklich seitenlangen Autopsiebericht von Mary Kelly liest, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie es sich noch hätte steigern sollen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das psychologisch oder als Täterprofil heute auswerten würde, aber ob er damit nicht sozusagen alles an Grausamkeiten ausgelebt hat, was er nur ausleben konnte, und ob er nicht danach dann ja unter Umständen wirklich Selbstmord begangen hat. Also ich weiß ja nicht, wie so ein Täterprofil ausschauen könnte. Aber für mich ist da eigentlich keine Steigerung in dem Sinne mehr möglich. Das stimmt schon. Also, na gut, auf der anderen Seite, die menschlichen Grausamkeiten kennen auch kein Ende. Also diese Grausamkeiten kann man sich eigentlich ein normaler Mensch schon gar nicht vorstellen. Um zeitlich das nochmal ganz kurz zu umreißen, also diese Canonical Five, diese kanonischen 5 Morde, sind passiert im Zeitraum vom 31. August 1888 bis letztendlich 9. November 1888, also ein Zeitraum von noch nicht mal 3 Monaten eigentlich. Auch das finde ich ganz eindrucksvoll, dass also in noch nicht mal 3 Monaten so ein bleibender Eindruck auf der ganzen Welt entstanden ist. Das hat mich auch überrascht. Ich bin auch davon ausgegangen, dass er mehr Morde begangen hat und das über einen längeren Zeitraum, aber dem ist offensichtlich nicht so. An dieser Stelle, um das mal die Besonderheit dieses Briefes vielleicht auch zu unterschreiben, würde ich vielleicht mal sogar den Dear Boss Letter mal vorlesen wollen. Mhm. Ich mache das mal auf Englisch, das ist auch schon mal ein Training für Hoaxilla International vielleicht. Dann hört ihr schon mal, wie das teutonische Englisch des Hoaxmasters klingt. Und wie gesagt, das Besondere am Dear Boss Letter, weswegen wir ihn hier auch nochmal nochmal richtig erwähnen und auch vorlesen, ist eben die Tatsache, dass das erste Auftauchen des Namens Jack the Ripper war. Und es gibt im Prinzip 3 Briefe oder 3 Schriftstücke, die eine besondere Bewandtnis in der Beschäftigung mit Jack the Ripper haben. Und da kommen wir gleich zu, aber ich würde mal gerne diesen Dear Boss Letter mal vorlesen. Also dieser Dear Boss Letter ist also am 27. September 1888 eingegangen bei der Central News Agency und ist aber zunächst erstmal geheim gehalten worden. Und ich lese diesen Brief jetzt mal vor. Er beginnt mit Dear Boss. I keep on hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I have laughed when they look so clever and talk about being on the right track. The joke about leather apron gave me real fits. I'm down on horse and I shan't quit ripping them till I do get buckled. Grand walk the last job was. I gave the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work and I want to start again. You will soon hear of me with my funny little games. I saved some of the proper red stuff in a ginger beer bottle over the last job to write with, but it went thick like glue and I can't use it. Red ink is fit enough, I hope. The next job I do, I shall clip the lady's ears off and send to the police officers. Just for jolly, wouldn't you? Keep this letter back till I do a bit more work, then give it out straight. My knife's so nice and sharp and I want to get to work right away if I get a chance. Good luck. Yours truly, Jack the Ripper. Don't mind me giving the trade name. P.S. Wasn't good enough to post this before I got all the red ink off my hands. Curse it. No luck yet. They say I'm a doctor now. Das Besondere daran, warum dieser Brief, wir werden eine deutsche Übersetzung noch ins Forum posten für all diejenigen, die jetzt dem Englischen nicht so ganz mächtig sind und dem nicht folgen konnten. Das Besondere an diesem Brief ist die Tatsache, dass er ja quasi 3 Tage bevor der Double Event stattfand, eingegangen ist und bei einem der Opfer, nämlich bei Catherine Eddowes, fehlte tatsächlich eine Ecke eines Ohres. Und für die damalige Zeit war das mehr sozusagen die Authentifizierung, dass dieser Brief tatsächlich vom richtigen Mörder stammt. Heute ist man da deutlich skeptischer und ist eigentlich der Ansicht, dass dieser Brief eine Fälschung ist und dass ein Reporter ihn geschrieben hat, um ihn später zu veröffentlichen und ja sozusagen damit mehr Zeitungen zu verkaufen. Es ist dann einige Tage später, am 1. Oktober, nochmal eine Postkarte eingegangen. Da verweisen wir dann hinterher im Forum, wo man sich dann die Originaltexte durchlesen kann, drauf. Und das war die gleiche Handschrift. Und dann gibt es noch ein drittes Schriftstück, Also in der Postkarte ganz kurz spricht er eben vom Double Event auch und das ging zeitnah zum Double Event auch bei der Central News Agency. Ja, aber wie man hinterher festgestellt hat, eigentlich kurz danach, als die Informationen schon an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Genau, man hatte quasi gedacht, er hätte die Postkarte abgeschickt, bevor die Morde passiert sind. Mhm. Heute sagt man, wahrscheinlich ist es doch eher am Tag danach passiert, bevor es bekannt geworden ist. Und es gibt noch ein drittes Schriftstück, was eine besondere Bedeutung hat, nämlich der sogenannte From Hell-Brief. Und jeder kennt auch den Film mit Johnny Depp, da weiß man jetzt auch, woher der Film seinen Namen hat. Und dieser Brief ist dann eingegangen bei einem Vigilance Committee, also einer Bürgerwehr in Whitechapel. Und das Besondere an dem Brief, neben dem Text, den ich jetzt hier nicht extra nochmal zitieren will, war die Tatsache, dass dort eine halbe Niere mit eingepackt war in einem kleinen Päckchen. Der Brief spricht davon, dass ja Jack the Ripper angeblich die andere Hälfte schon verzehrt haben sollte. Genau, wobei witzigerweise dieser Brief eine andere Handschrift trägt und eben auch nicht mit Jack the Ripper unterzeichnet. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Aber was ganz interessant ist jetzt in dem Zusammenhang, man hat hinterher nochmal ganz genau eben die forensischen Beweise studiert, soweit es denn eben noch möglich war. Und festgestellt, dass Catherine Eddowes tatsächlich an einer Nephritis, also an Nierenentzündung im weitesten Sinne litt. Und die halbe Niere war erstens menschlich, die da an Lusk geschickt worden ist. Und zweitens wies sie eben auch Charakteristika eben dieser Krankheit auf. Genau. Gibt einem zu denken, ist aber wahrscheinlich letzten Endes doch nicht unbedingt ein Beweis für die Echtheit. Genau, also letztendlich, wenn überhaupt, ist wahrscheinlich eher der From Hell Letter ein authentischer Brief, aber ob der nicht vielleicht dann auch letztendlich eine Fälschung eines Medizinstudenten aus der damaligen Zeit war, weiß man auch, eben auch nicht. Insgesamt da weicht die Literatur auch so ein bisschen ab, aber wohl scheinbar mehrere hundert, ich habe eine Zahlenangabe von 600 Briefen gelesen, die an Zeitungen, an die Polizei gingen, immer wieder mit, ich hab's getan, ich bin der Mörder und das zeigt aber auch schon das, was wir am Anfang angesprochen haben, nämlich diesen Riesenhype. Also es gab dann sehr viele Leute, die dann aufgesprungen sind und es wurden immer Briefe veröffentlicht in den Zeitschriften, die von Jack the Ripper stammen sollte und eben dieser Begriff Jack the Ripper war plötzlich dann natürlich ein riesen Medienhype. Das klang gut, das konnte man gut verkaufen, das konnten die Zeitungsjungs in den Straßen laut schreien und jeder ist darauf angesprungen. Wir sind zeitlich extrem vorangeschritten. Wir wissen auch, dass das eine absolute Überlängenfolge wird. Ich will aber noch ganz kurz ein paar Dinge sagen dazu, warum die Polizei denn Jack the Ripper nicht gefunden hat. Und man muss einfach damals auf die damaligen Verhältnisse nochmal eingehen und muss sagen, die Polizei hatte damals keine Fingerabdrücke, die sie nehmen konnte. Die forensische Medizin, also die Untersuchung der Leichen, um daran sozusagen den Mörder oder die Mordform zu finden, war noch in den Kinderschuhen und begann gerade erst. Also das ist überhaupt der Grund, warum man überhaupt so detaillierte Aufzeichnungen über die Leichen heute hat, weil das der Beginn der Forensik war damals. Und die Polizei hatte damals eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich dass sie Leute befragen konnten und dann überzeugen, Aussagen hinterher ein Geständnis den Täter finden konnte oder den Täter auf frischer Tat ertappen. Und das ist in der damaligen Zeit eben nicht passiert. Man muss auch wirklich mal bedenken, nochmal ganz kurz zum Rahmen, was war in Whitechapel, was war im Londoner East End. Es waren Zustände, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Da haben in einer Dreizimmerwohnung 40, 50 Leute gewohnt. Das war die absolute Armut. Die Prostituierten, von denen gesprochen wird, waren zum Teil Mütter, verheiratete Frauen, die Teilzeitprostitution betrieben haben, um überhaupt die Familie mit ernähren zu können. Und zeitgleich gab es aber schon in London die Upper Class, der sehr, sehr gut ging. Und ein weiterer Aspekt, der Jack the Ripper so besonders macht, war, dass der Fokus der Gesellschaft auf einen Bereich von London, auf einen Stadtteil und auch auf eine Gesellschaftsschicht gelegt hat, mit der man sich eigentlich gar nicht beschäftigen wollte und schon gar nicht, dass der Bildungsbürger der Zeitung gelesen hat. Also ein Stück weit haben die Morde, die Jack the Ripper verübt hat, auch Gesellschaftskritik möglich gemacht und in die Köpfe gebracht. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz besondere Note an Jack the Ripper und an den Morden und etwas, was es ganz besonders macht und vielleicht auch deshalb so langlebig macht. Also nicht zu vergessen auch solche Dinge wie ein gesteigerter Rassismus und Fremdenhass, der auch in diesem Viertel grassierte. Nicht umsonst gingen die ersten Zeugenaussagen auf jeden Fall in die Richtung, ja, es war ein Fremdling, er sah jüdisch aus, er sah russisch aus, er sah Gott weiß wie aus, aber nicht wie ein richtiger Engländer. Ja. Alexa, du hast mir heute sozusagen, als wir über die Sendung gesprochen haben, noch so ein Zitat mal genannt, was absolut nicht belegt ist und wir wissen auch gar nicht mehr, wo es herstammt, aber es ist einfach wunderbar und ich finde das so eine schöne Gedankengeschichte und damit können wir vielleicht so ein bisschen das Thema zunächst mal beschließen. Du wirst, glaube ich, wissen, was ich meine. Vielleicht sagst du nochmal dieses Zitat, weil ich finde das total toll irgendwie. Ja, also wie gesagt, ich muss nochmal nachprüfen, woher ich es überhaupt habe, aber es geisterte auch so in meinem Kopf herum. Und zwar das Zitat, wenn ihr später auf mich zurückblickt, werdet ihr wissen, dass mit mir das 20. Jahrhundert begonnen hat. Das soll eben Jack the Ripper in einem Brief geschrieben haben. Ja. Und vielleicht hat man das in der Retrospektive, hat das irgendwer veröffentlicht, aber letztendlich so ganz falsch ist es nicht, denn das Medienzeitalter, das Zeitalter der Forensik, das Zeitalter der Tatortfotos, also offensichtlich ist das Bild von Mary Kelly das erste belegte Tatortfoto, was die Polizei geschossen hat. Das ist offensichtlich mit Jack the Ripper alles passiert. Und erklärt vielleicht wirklich nochmal die Besonderheit. Ja, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitermachen. Wir haben viel mehr gelesen. Wir haben nicht viel zu den Suspects gesagt, aber das können wir ja vielleicht auch noch im Forum vertiefen. Das können wir im Forum vertiefen und vielleicht wirklich an der Stelle mal die Frage an euch, wollt ihr, dass wir das alles in Schriftform machen oder wollt ihr, dass wir vielleicht nochmal eine Sendung machen, weil es gibt natürlich noch zahllose Gerüchte und Theorien darüber, wer denn Jack the Ripper gewesen ist. Also natürlich gibt es keinen einzigen Beweis dafür, es gibt aber zig Theorien und ich würde fast sagen, Alexa, dass wir irgendwann nochmal auf Jack the Ripper zurückkommen und nochmal eine eigene Sendung machen, denn wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, wir haben keine Zeit und ich finde das so schade, das so im Forum zu machen, sondern das können wir vielleicht nochmal in der Sendung machen. Teilt es uns mit, was ihr meint, diskutiert mit uns im Forum, es wird auf Alpha einen Thread geben, wo wir auch nochmal auf das Casebook hinweisen, das ist eine Internetseite, casebook.org. Fantastisch, leider englischsprachig für all diejenigen, die jetzt Englisch nicht so gut können, aber en Detail, in jeder Tiefe, letztendlich sehr, sehr gut recherchiert, sehr wissenschaftlich, alles zum Thema Jack the Ripper. Mit Literaturangaben wie Sand am Meer. Genau, also da könnt ihr euch natürlich schon mal umtun und teilt uns mal mit, ob ihr nochmal eine Sendung haben wollt, Jack the Ripper Teil 2 und also ich habe da auf alles hätte da Spaß dran, nochmal mich in das Thema reinzustürzen. Ich glaube, ich bin ein bisschen morbide, stelle ich gerade. Gut, also wir sind weit über die Zeit und ihr werdet euch sicherlich wundern, warum es alles so lang ist, aber wir kommen zum Ende und ich sage jetzt einfach, Alexa, wir lösen jetzt erstmal noch die nicht weniger grausame Geschichte der Woche auf, oder wie siehst du das? Ja, genau. Die Auflösung. Ja, ich habe euch heute tatsächlich eine wahre Geschichte erzählt. Und zwar ist diese Geschichte einem Amerikaner namens Jonathan Metz geschehen. Er hat sich tatsächlich beim Reparieren seiner Heizung den Arm eingeklemmt und verletzt und war viele Stunden lang auf diese Art und Weise gefangen und sah dann irgendwann keinen anderen Ausweg mehr und hat sich merkwürdigerweise die Frage gestellt, was würde MacGyver tun? Und ist dann eben hat er den Entschluss gefasst, sich mit dem Blatt einer Elektrosäge selber den Arm abzuschneiden. Wir haben einen Bericht gesehen im Fernsehen damals, da sind wir eben auf diese Geschichte gestoßen. Und das war ein Interview, das dieser Mann mit US-Reportern geführt hat, ungefähr eine Woche nach diesem schrecklichen Ereignis. Ja, also er hat tatsächlich eben versucht, sich den Arm abzuschneiden, ist dann aber irgendwann, auch nachdem er mehrmals ohnmächtig geworden und wieder aufgewacht ist, ein Bündel von Sehnen und Nerven gescheitert und hat dann aber trotzdem versucht, eben weiter zu überleben. Und merkwürdigerweise hat er wohl immer gehört, wie alle 5 Minuten seine Mikrowelle oben einen Pfeifton von sich gegeben hat, weil das Essen, was er sich vor dem Unfall warm machen wollte, eben fertig war. Und hat dann immer versucht, bis zum nächsten Ton wieder durchzuhalten. Und hat dann so es irgendwie geschafft zu überleben und ist dann gefunden worden, weil Freunde ihn als vermisst gemeldet haben. Die Ärzte konnten den Arm dann entgegen seines ursprünglichen Plans, nämlich dass er sich den Arm abschneidet und die Ärzte ihn wieder dran nehmen, nicht retten, aber zumindest ist er mit dem Leben davongekommen. Ja, man mag es kaum glauben, dass das eine wahre Geschichte ist, aber es ist in der Tat so. Und die ist auch durchaus sehr, sehr schön und sehr, sehr grausam gewesen. Mhm. An der Stelle will ich noch eine Sache gerade nachschieben, Alexa, weil wir haben ja gesagt, dass wir die Verdächtigen von Jack the Ripper letztendlich jetzt hier nicht aufdröseln können, mhm. aber ich empfehle jedem, der eine Aufklärung haben möchte, was denn passiert sein könnte, würde ich empfehlen, entweder zu schauen die Serie Sanctuary, denn da wird relativ gut beschrieben, wer Jack the Ripper war, oder aber auch sehr schön die Babylon 5 Fernsehserienfolge Comes the Inquisitor im Original. Und da kann man weiß dann auch man Bescheid, was mit ihm passiert ist. Und warum erfahren, die Morde so plötzlich aufgehört haben. Genau, um ein bisschen Nerdiness der Folge noch beizutragen, mal der, die beiden Hinweise. Ja, wir müssen zum Ende kommen, auf alle Fälle jetzt schnell, denn sonst wundert ihr euch, warum die Folge wirklich so eine Überlänge hat. Hier nochmal die Bitte, und das hat jetzt in dieser Woche schon hervorragend funktioniert, uns vielleicht nochmal zu bewerten. Also all diejenigen, die uns irgendwie bei Podstar, bei Podcast.de, was weiß ich, auf welcher Internetseite ihr uns herunterladet, kurz zu bewerten, uns kurz ein Sternchen zu geben, denn das hat schon wieder funktioniert. Ich habe gesehen, der Stefan uns mal wieder ein paar Sternchen gegeben hat. Und schon sind wir bei Podstar seit einer Woche in den Top 10 schon fast. Und das ist total gut und total schön. Und ich würde euch einfach bitten, da kurz mal mit aufs Knöpfchen zu drücken, euren Senf abzugeben und uns zu helfen, damit wir eben noch bekannter werden, damit noch mehr Leute Spaß haben. Denn ihr, die das jetzt hört und die das jetzt wieder bis zum Ende gehört haben, da gehe ich mal von aus, findet uns ganz gut. Und dann könnt ihr vielleicht mal sagen, hier, das ist gut, hört euch das auch mal an. Und an Christopher nochmal den Hinweis, wir kümmern uns drum, ist nicht vergessen, der 11. September. Und bevor ich jetzt endlos weiterrede, sage ich, macht's gut, bis zur nächsten Woche und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gbup.org, urbanlegendsabout.com, snorms.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brehmich und Bernd Harder. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.